Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0 am Mikrofon, die deutsche Stimme von Radio Mama Terra, Ortrun Gutke. Ja, und wir senden heute aus den Tide-Studios in Hamburg. Radio Mama Terra wird ja seit 2013 eigentlich aus Rio de Janeiro gesendet, aber ich hatte solche große Sehnsucht nach dem grauen Himmel von Hamburg, dass ich mich aufgewacht habe und auch tatsächlich für 4 Wochen hier nach Hamburg gekommen bin. Ich begrüße an meiner Seite ganz herzlich Flavio Nascimento. Flavio ist ein langjähriger Mitarbeiter von Radio Mama Terra, ständig an meiner Seite, wenn Romão mal nicht konnte, der brasilianische Moderator. Flavio, ich begrüße dich ganz herzlich. Olá, outro. Tudo bem com você? Ja, ich bin... Depois de muito tempo lá no Rio de Janeiro, curtindo o sol, veio curtir a chuva em Hamburgo. Ja, genau so ist das. Ich habe mich richtig gefreut auf das etwas kühlere Wetter, denn ich muss sagen, 3 Jahre in Rio de Janeiro, eigentlich nie unter 30 Grad, das ist körperlich unglaublich anstrengend. Aber ich muss mal ganz klar sagen, ich bin auch noch aus einem ganz anderen Grund hierher gekommen. Ich bin nämlich Oma geworden und ich wollte meine Enkelkinder einfach sehen. Okay, então seja bem-vindo novamente a Hamburgo. E é prazer mais uma vez estar aqui com você, né, e com Romão lá no Rio de Janeiro, na Rádio Mama Terra. Muito obrigado pelo convite. Heute gibt es erstmal ein so richtig so ein brasilianisches Bate-Papo, also einen einfachen Klönschnack. Und wir werden sehen, was dabei rauskommt. Und vielleicht könnt ihr schon erraten, worum es geht mit unserer ersten musikalischen Einspielung. Para vocês, como a nossa cidade está se preparando para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Rio 2016. Legal, né? Peraí. Vamos começar lá de cima? The Rio 2016 Games will be staged in 4 zones. Copacabana, Barra, Deodoro and Maracanã. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tite 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutgerre. Das war Cidade Maravilhosa in der wunderschönen Stadt, in der 2016 die Olympiade stattfinden wird. Und das war natürlich Anlass, darüber zu sprechen, die Olympiade in Rio de Janeiro und die mögliche Vorentscheidung, die Bewerbung für Olympia hier 2024 in Hamburg. Und ja, meine Kollegen hier im Studio, ich frage doch gleich mal als erstes, wie seht ihr die Olympiade für Hamburg? Ich fange an mit Masinho. O que você acha sobre a Olimpíada em 2024? É uma boa ideia, né? A presença de um movimento desse, né? Para a cidade que vai ser vista pelo mundo, né? Foi um pouco como a Copa do Mundo de Futebol no Brasil, né? Onde a gente pôde ver um pouco do Brasil, um pouco das pessoas do Brasil. Agora a gente atravessa o oceano e chega aqui na Alemanha para ver as Olimpíadas aqui em 24. É muito bom para as pessoas daqui e para as pessoas de lá, né? Flávio? Eu acho que é um evento muito especial, né? Que valoriza bastante a cidade, há algumas críticas, mas eu, no geral, eu considero um evento interessante. Also jetzt habe ich schon zwei Stimmen. Masinho hat gesagt, das würde gut passen zu Hamburg und sozusagen, wie ich ihn verstanden habe, auch ein kultureller Austausch stattfinden. So in Anlehnung von Brasilien und die Fußballweltmeisterschaft würde das doch hier für die brasilianische Comunidade hier in Hamburg, wäre das ja super, dass das hier dann auch mal herkommt. Und Flavio, du meintest, ja doch, du wärst damit einverstanden. Man könnte was Gutes draus machen. Genau. So, jetzt kommt Yamin. Ja, hallo, ich bin Yamin Benhadous. Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin Sozial- und Kulturanthropologe, gerade graduiert an der Uni Hamburg. Zusätzlich habe ich brasilianische Kulturstudien und die portugiesische Sprache und Literatur studiert. Ich muss mal die andere Seite der Medaille sozusagen beleuchten. An der Uni Hamburg wird das Thema Olympia hier in der Hansestadt auch natürlich rege diskutiert. Und es sind nicht nur positive Stimmen unter der Studentenschaft zu hören. Also man muss natürlich auch die sozialen Probleme sehen, die damit verbunden sind. Als da wären Umstrukturierungen von heute von Normalbewohnern, bewohnten Stadtteilen, die gentrifiziert werden könnten. Also dass dann große Glascontainer aufgebaut werden, wo dann nur noch die Oberschicht der Stadt wohnen soll. Dadurch, dass die Mieten und Grundstückspreise steigen. Ok, Flávio. É pela opinião do Ben, na Universidade de Hamburgo, né, a discussão é outra. Né, há uma certa crítica às Olimpíadas, na realização das Olimpíadas em Hamburgo, em relação aos custos, se eu bem entendi, também em relação à construção do centro olímpico, que depois vai servir de moradias para as pessoas que têm mais dinheiro e que poderão pagar os aluguéis dieses Apartment, ist, ne? Und ich bin seit einer Woche hier in Hamburg und habe mal so eine Mini-Umfrage gemacht. Und da war es rumgekommen, dass die Leute alle gesagt haben, oh Gott, um Gottes Willen, ich werde bei dem Referendum am 29. November, einer Volksabstimmung, werde ich sagen, auf keinen Fall die Olympiade hier in Hamburg. Der Tourismus ist schon so hoch, wir haben keine Lust mehr, auf jedes Wochenende zu viel durcheinander. Und wir wollen mal unsere Ruhe haben. Und ich habe auf einem Plakat doch gelesen, 16 Tage feiern, 16 Jahre zahlen. Also ein Argument ist dagegen ganz eindeutig, dass, was du ja auch gesagt hast, Yamin, dass die Bevölkerung viel zu viel draufzahlen muss. Wer gewinnen wird, sind die Privatinvestoren und auch die Sponsoren. Ja, dann werde ich mal aus Rio de Janeiro berichten. Die Olympiade wird in Rio de Janeiro gar nicht so populär verhandelt, im Grunde genommen, wie damals der Copa do Mundo. Es war Gesprächsthema überall, auf den Straßen, in den Familien. Da ging es schon teilweise ziemlich hoch her. Also natürlich alle für Copa do Mundo. Aber die Olympiade ist im Gegensatz dazu ganz flach gehalten. Man hört auch kaum in den Medien bisher was. die Bauentwicklung, wie weit das Ganze schon gediehen ist und wo was noch fehlt. Nichts, gar nichts. É porque a Olimpíada é um evento que vai acontecer somente, é um evento local, apesar de ser um evento internacional, mas vai acontecer somente na cidade do Rio de Janeiro, né? A Copa do Mundo não foi em todo o Brasil. Então, a repercussão do evento vai aumentar bastante quando estiver mais próximo. Apesar de que a Copa do Mundo teve muita polêmica em cima, assim, até, aliás, nas Olimpíadas também. Muita polêmica da parte das populações, por causa, quer dizer, mais polêmica política, né? Uhum. Na época rolou muito problema político, né? E foi a Copa do Mundo mais polêmica que eu já vi, né? Porque por uma vez que o brasileiro não estava muito afim de fazer alguma coisa, né? Mas uma parte dos brasileiros, não todos, né? Sempre custa alguma coisa, né? Eu até entendo que agora, para receber as Olimpíadas, tem umas reticências dos alemães, né? É normal. Tem sempre alguém que é do contra. Basílio, das habe ich jetzt nicht so wortwörtlich verstanden. Kannst du es nochmal in Deutsch sagen, oder Flavio? Er sagt, dass diese Olympiade in Brasilien kann man nicht so wie der Fußball vergleichen. Nee. Ne? Es gab viel immer politische Diskussionen und so weiter. Aber trotzdem, heutzutage, Oberolympiade gibt es auch, aber es ist nicht so hoch wie bei so der... Ja, aber es gibt immer Leute, es sind gegen, ne? Dagegen. Sind dagegen. Es gibt immer, ne? Und das finde das ein bisschen normal, weil in Brasilien war gleich, ne, das war nicht gut, ne, jetzt ist es teuer, bla bla bla. Und danach die Leute sagen, aber das war okay. Schön, ne? Das war schön. Auf alle Fälle ist es im Augenblick in Rio de Janeiro so, dass man die Innenstadt und möglichst weite Kreise außerhalb direkt Innenstadt vermeidet, denn der Straßenverkehr ist noch chaotischer geworden als vorher. Ich habe nie Hamburg so gesehen. Also es kann einem wirklich passieren, im Augenblick, was in Rio abläuft, ist, dass keiner mehr weiß, wo die Busse noch fahren. Selbst die Busfahrer wissen nicht mehr, welche Strecke sie fahren, und sie fahren falsche Strecken und man sitzt drin in der Hauptverkehrszeit und dann werden schnell mal aus einer Stunde 2,5 Stunden. Und das strapaziert die Gemüter der Brasilianer und auch der Touristen doch schon extrem. Lass uns noch mal ein bisschen Musik machen. Und zwar möchte ich jetzt einspielen ein Stück von Fernanda Abreu, und zwar Rio 40 Grad. Submundo da vovó, submáfia criancinha, submundo dos filhos. doentia do Juá. É a cachorrada doentia, São Cristóvão. É a cachorrada doentia, Bom Sucesso. É a cachorrada doentia, Madureira. É a cachorrada doentia da Rocinha. É a cachorrada doentia do Estácio. Na cidade, sangue quente, na cidade, maravilha mutante. Rio. Rio, 40 graus. Cidade, maravilha, por da foda, da beleza e do caos. Rio, 40 graus. Cidade, maravilha, por da foda, da beleza e do caos. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tite 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Radio Mama Terra, diretamente da Radio Tite 96.0 in Hamburgo. Und die Sendung wird heute ausnahmsweise mal aus den Hamburger Studios von Tite 96.0 produziert. Normalerweise sind wir ja seit 2013 produzieren wir die Sendung in Rio de Janeiro, aber mich hat's mal nach Hamburg verschlagen. Unser heutiger Klönschnack hat angefangen mit der Olympiade in Rio de Janeiro und die zukünftige Olympiade, mögliche zukünftige Olympiade 2024 in Hamburg. Und Jamin möchte da noch etwas zu sagen. Wir haben die zwei Seiten der Medaille etwas beleuchtet. Ja, genau. Ich hatte ja über die negativen Aspekte bisher gesprochen und ich möchte sagen, dass es natürlich nicht so ist, dass die Stadt Hamburg oder die Bevölkerung etwas gegen Olympia oder gegen Sport hätte, sondern Sportevents sind hier beliebt und die Hamburger lieben den Sport, aber viele argumentieren auch so, dass anstatt diese ganzen Millionen oder Milliarden in diesen riesigen, hyperkapitalisierten Sport, in diesen Mega-Event zu stecken, könnte man auch die Parks und Sportvereine für Breitensportarten und Amateursport in Hamburg ausbauen und diese Gelder so verwenden, dass die Bevölkerung mehr davon hat als nur die Sponsoren und ein paar Fans, die aus der Welt hier angereist kommen. Und man weiß auch nicht, ob die Karten für alle erschwinglich sein werden. Wir hatten das bei den Weltmeisterschaften, sowohl in Deutschland als auch in Brasilien, konnten viele überhaupt die Spiele gar nicht sehen. Ich konnte 2006 in Deutschland auch keine Spiele sehen. Ja, das ist immer, da muss man abwägen, was gut für die Bevölkerung ist oder was gut für das Kapital ist. Genau, das war das endgültige Wort dazu zur Olympiade. Flavio. É isso mesmo, ele disse que realmente as Olimpíadas têm que ser pensadas em relação aos custos, né? E todo esse dinheiro que é investido poderia ser feito outras coisas, outros benefícios para a população, como parques, espaços para praticar esportes e tudo mais, né? Então esse é um lado negativo, né? Como ele disse, em relação às Olimpíadas. Ok, Jetzt belassen wir es dabei. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator Flavio Nascimento. E com os convidados de hoje... São Mazinho da Souza e Yamin Ben Hadus. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Und das heißt Comunidade Brasileira em Hamburgo. Die brasilianische Community hier in Hamburg. Vor 3 Jahren haben Romau und ich uns verabschiedet. Wir waren viel mit dem Brasilianer, Agência Brasileira hier in Hamburg zusammen, haben viel gefilmt. Wir hatten ja auch damals noch unser Quilombo Brasil, wo viele Sachen gelaufen sind. Was ist in diesen 3 Jahren passiert? Gibt es Neuigkeiten? Neuigkeiten nicht. Nein? Não. Não, novidade não acho que não. Quer dizer, tem uma coisa que acontece todo ano que reúne, assim, todos os brasileiros, eu penso, né? Porque todos vão. É aquele festival que tem no Planta em Bloom, que é organizado por Miranda Silva e Cecília. Uhum. Isso faz um encontro uma vez por ano de quase todos os brasileiros na cidade. Eu acho muito positivo, muito bom. Novidade, eu não conheço. Não conheço. Also, Mazinho sagt, kennt keine Neuigkeiten, außer dass es jedes Jahr in Planten und Blumen in einem wunderschönen Park hier in Hamburg eine Zentrale oder einen wunderschönen Nachmittag gibt. Brasilianischen Nachmittag gibt. Da wirklich wunderschön. Ist und es macht Spaß. Musik, ja, nicht nur Brasilianer, aber Treffen. Ein Treffen, sehr interessant, mit Brasilianern, mit Deutschen und mit alles und die ganze Community. Aha. Und Flavio, ja. Was kannst du aus deiner Sicht so berichten? Ja, mas de novidade realmente não temos, né? Tá pouco parado a coisa, né? Alguns eventos aqui isolados ali, mas movimento realmente assim de maior duração, no momento não temos. Não. Also es gibt keine so zentrale Neuigkeiten, also oder auch eine Verbindung und zwischen den einzelnen Künstlern oder ja, kann man não, ja tem, sagen, Künstler. Por exemplo, tem ja. Tá acontecendo eventos isolados. Por exemplo, no momento agora está acontecendo evento uh-huh. de arte. Né? Es gibt einige künstlerische Events. Ja, também estou, eu organizo também aqui em Hamburgo uma vez por ano, que é o Cine Brasil, que é um festival de cinema, né, que acontece em toda a Alemanha, que uhum. é organizado pelo Sidney Martins, uhum. em Berlim, e eu organizo aqui através da Brasil Hamburgo EFAL, Associação Brasileira, uhum. esse festival aqui em Hamburgo. E é sempre em março. Nós tivemos agora esse ano e vamos ter ano que vem em março. Also es gibt jedes Jahr ein Cine Brasil. Und yeah. das wird von Flavio Nascimento, von dir, wird das organisiert. Und in Hamburg. In Hamburg. Yeah. In Hamburg. Yeah. Gut. Aber das Festival läuft in ganz Deutschland. In ganz Deutschland. Ja, genau. Mazinho, jetzt möchte ich mal zu dir kommen. Auch wenn wir hier sagen, es gibt nicht viel Neues, aber es gibt etwas ganz Neues von dir, was ich überhaupt nicht wusste, und zwar, dass du eine CD gemacht hast. Es gibt immer Neues, aber wie Flavio hat gesagt, sind wir hier, da, ein bisschen mhm. so ein Konzert, ein Sport, ein so, mhm. ne? Was pode falar ganze, todo, o ano inteiro sempre tem eventos, né? Mas são eventos de iniciativa individual, uhum. e assim, descolado, todo fim de semana quase tem alguma coisa que acontece. Por isso que eu falei desse evento do Planta em Bloom, porque uhum. é uma coisa central. Spielen wir mal ein Stück von dir ein und dann geht's weiter. Okay. Okay? Danke. Atrás, ei, pare e analise. está mudado e você já não vê que não é o mesmo de anos atrás. Primeiro temos a guerra, que com ela muitos irmãos caíram por terra, sem nem saber porquê ou merecer. Ei, pare e analise. O mundo está mudado e você já não vê que não é o mesmo de anos atrás. Ei, pare e analise. O mundo está mudado e você já não vê que não é o mesmo de anos atrás. Depois temos a poluição, parente do desenvolvimento, inimiga do bem-estar humano. Será que desenvolvimento é sinônimo de destruição? Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, am Mikrofon Ortrun Gutke. Und ihr habt soeben gehört, Mazinho mit Pare e Analise. Mazinho, ein wunderschönes Lied von dir und ich bin unendlich erstaunt, ich bin begeistert, dass ich eine CD von dir in der Hand halte. Ich kenne jede Menge Ausschnitte von Konzerten, die du gemacht hast in Hamburg und auch in Paris. Aber das habe ich hier jetzt. Boah, ich kriege richtig eine Gänsehaut. Ah, Ortrun está aqui emocionada com o teu CD, está segurando um CD seu aqui, apresentando na Rádio Mama Terra, esse trabalho seu que é. É, trabalho que levou um ano para fazer, né? Levei um ano para fazer esse trabalho que saiu agora no mês de janeiro, fevereiro passado. Ele saiu, mas passou um ano para fazer, de fevereiro a fevereiro. Boah, du hast ein Jahr dafür gebraucht, um das Wunderwerk zu erschaffen, so eine kleine Scheibe da. Ja. Toll. Wer war denn noch dabei bei der Aufnahme? Antônio Silveira, que fez a produção e tocou a maioria dos instrumentos. Ele tocou o baixo, ele fez a produção, ele fez a mixagem, Antônio Silveira. E depois, participando, tem o meu filho, o Remy de Souza, que toca o cavaquinho, que toca percussões. Tem o Ricardo Medina, o Caju. E tem o Vitão. Tem uma turma boa aí dos músicos que trabalham, que vivem na cidade, que estão tocando. O CD aqui do Mazinho, Jojo, muito bom. Yo-Yo. Ah, Yo-Yo. Yo-Yo. É uma dedicação para pra minha ex-namorada, que se chama Johanna. Ah, ok. E que divide uma música comigo. Johanna Dickmann? Exato. Oh, jetzt kommen wir dem Ganzen so langsam mal nahe. A última música é Yo-Yo, né, para ela. É Yo-Yo. Also, okay. Diese Masinho hat gerade bekannt gegeben, dass das eine, die CD ein Andenken an seine eine Ex-Freundin war. Johanna heißt sie. Die CD heißt Yo-Yo. Então vamos ouvir mais uma música do CD Yo-Yo de Mazinho. Aberto, cabeça aberta e o tempo fechado, procuro chegar, sofrendo com a vida, sarando as feridas, pedindo aos céus o que devo falar pra ser uma menina, pra ser uma menina, pra ser uma menina, quando mudar não sei, pra ser uma menina, pra ser uma menina, pra ser uma menina, quando mudar não sei. De corpo aberto, cabeça aberta e o tempo fechado, procuro chegar, sofrendo com a vida, sarando as feridas, pedindo aos céus o que devo falar pra ser uma menina, pra ser uma menina, pra ser uma menina, quando mudar não sei. Pra ser uma menina, pra ser uma menina, pra ser uma menina, quando mudar não sei. O sol todavia, a tua alegria te ajuda na luta, te ajuda a sumir. Vou dar o meu carinho e dar minha folia, deixar os preconceitos, procurar os teus direitos, ao nirvana chegar. Pra ser uma menina, pra ser uma menina, pra ser uma menina, quando mudar não sei. Pra ser uma menina, pra ser uma menina, pra ser uma menina, quando mudar não sei. Eu venho vindo de Aruanda, tenho a força dos meus deuses, reivindico aos orixás toda a força de Oxalá, de Oxalá, de Oxalá, de Oxalá. Pra ser uma menina, pra ser uma menina, pra ser uma menina, pra ser uma menina, quando mudar não sei. Pra ser uma menina, pra ser uma menina, pra ser uma menina, quando mudar não sei. Pra ser uma menina, pra ser uma menina, pra ser uma menina, quando mudar não sei. Pra ser uma menina, ó menina, pra ser uma menina, quando mudar não sei. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Und wir haben soeben ein Stück gehört von Mazinho da Sousa. Und zwar das Stück heißt Omenina. Mina und Mädchen zusammen. Das ist ein Wortspiel, ne, Mazinho? Ja. Ja, es ist ein Gemisch, ne? Männer und Ome Menina. Ja. É uma homenagem para um amigo que eu gosto muito, que eu admiro muito, que é o Carlos Berg, que mora aqui em Hamburgo, e que é uma pessoa de um sentimento, de um jeito muito especial. E por isso eu fiz essa música para ele. E é uma menina porque ele é homossexual, e eu fiz essa música em homenagem a ele e esse homossexualismo que é tão criticado e tão perseguido aí no mundo, né? Ja, das ist eine Hommage an Berg, seinen Stil, ne, seine Art und Weise von sein, das gefällt dir sehr, ne? Ja. Das ist, seine Homosexualität ist angenehm und schön zu sehen, ne? Ja. Sein Charme. Oh. Ja, sein Charme. Mazinho, das ist ja wirklich, wirklich, ich bin völlig begeistert von deiner Musik. Wo hast du mit dieser CD Auftritte gemacht, Konzerte bereits gemacht? Ich habe ein Konzert im März bei Cascadas Bar gemacht. Und danach habe ich dieses Event von brasilianischen Event bei Plantenblum, ich hatte gerade gesprochen, in Plantenblum im August. Und ich habe ein Konzert gemacht, auch in Hallstatt. spielen noch ein Stück von dir ein. Ja. Oh, und dann kommen wir noch zu ein paar anderen Themen. Okay? Ja. Quoi qu'il en soit, je suis avec toi pour toujours. Laissons le temps passer. Ta beauté si fine à vie avec moi me fait sourire, domine ma pensée. Ton beau sourire me fait toujours rêver, ne laisse pas tomber. Ton souvenir ne laisse pas de choix, je peux pas t'oublier. Pour le moment tu vis avec moi, yo yo, t'es ma pensée. Toujours la vie avec toi, l'avenir c'était d'une beauté. Si tout va bien, nos vies auront changé. L'amour, maison, bébé. L'avenir sera celui qui dira. Tout ça nous fait rêver. Tu loup, tu loup, dira. Tout le monde en donnera. Bonhomme, on en donnera. Bonhomme, on en donnera. Oui. Tout le monde en donnera. Tout le monde en donnera. Tout le monde en donnera. Bonhomme, on en donnera. Oui. Ton beau sourire me fait toujours rêver, ne laisse pas tomber. Ton souvenir ne me laisse pas de choix, je peux pas t'oublier. Pour le moment tu vis avec moi, yo yo, t'es ma pensée. Toujours heureux la vie avec toi, l'avenir c'était d'une beauté. Si tout va bien, nos vies auront changé. L'amour, maison, bébé. L'avenir sera celui qui dira. Tout ça nous fait rêver. Sur le bout de l'île, pour le monde en ouéra. Dans le monde en ouéra. Dans le monde en ouéra. Dans le monde en ouéra. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Rádio Mama Terra, diretamente da Rádio Tide 96,0 em Hamburgo. Aqui com vocês, Flávio Nascimento. Diese Sendung wird auch zeitgleich übertragen über www.tidenet.de. Wir waren bei dem Thema stehen geblieben, Comunidade Brasileira aqui em Hamburgo. Und wir hatten schon so ein bisschen angefangen, so von wegen, nee, hier gibt es nicht so viel Neues, in den letzten 3 Jahren ist nichts passiert. Aber wie wir jetzt so langsam... Nee, es gibt immer Neues. Aber es ist immer Neues, aber euch fällt auch während der Sendung immer neuere Sachen ein, was denn überall denn doch so stattfindet. Nee, okay, okay, nós queremos dizer que uma coisa como Mama Terra, como Quilombo Brasil, no momento não existe. Yeah, das ist sehr schade. Aber Events, Veranstaltungen gibt es noch, geht noch weiter. Und viel. Aber ein Movement, ne, ständig, wie Mama Terra, wie Quilombo Brasil war, im Moment in Hamburg haben wir nicht. Marcinho, du wolltest noch aufmerksam machen auf ein Event, der, glaube ich, am 21. November stattfindet. 27. November. 27. November. Eu estou procurando fazer uma série de concertos, assim, convidando as pessoas, os músicos que tem na cidade, para a gente fazer uma aproximação das pessoas, né? E aí rolou já teve uma 2 semanas atrás com a Mintas, que você tem um disco aí, e vai ter a semana que vem vai ter um com a Rosa Morena, que é uma russa que fala português e canta em alemão, português, e russo. E em janeiro deve rolar um com o Cláudio, está em planejamento com o Cláudio, com o Rafael, o irmão da Marcinha, que está em planejamento, em fevereiro com o Cláudio. E o único problema, por enquanto, é o espaço, né? Porque é difícil arrumar uma sala para eventos assim, culturais, né? Em Hamburgo. Então, a gente está, por enquanto, fazendo isso no Soledes, mas eu acho que a partir de janeiro nós vamos passar para outro espaço. Ja, gibt es viel, ne? Viel Projekt, ne? Projekt. Jetzt im November, 27. Ah, 27, com Rosa Morena. Rosa Morena, und danach... E eu. Ja, und Mazinho. Und im Februar auch. Em Januar. Januar. Com o Rafael. Mit Rafael auch Konzert, Musik. Ja. Ne? Du möchtest mit anderen Musik zusammenarbeiten. Ja, ne? Ja. Mit Musiker ja. zusammenarbeiten. Ja. Ja, das ist eine gute Sache. Und bis Februar ist schon was geplant. Und Cláudio. Und Cláudio auch. Aber wir sprechen, ne? Ja. A gente tá falando. Okay. Also das hört sich doch unglaublich gut an. Also permanent in Bewegung. Sim. Und como se chama em português? Uma cobra que não anda, não engole sapo. Não engole sapo. Na, eine Schlange, die sich nicht bewegt, kann keine Frösche fangen. Ja, sind wir dabei. Flavio, du bewegst dich auch. Wo ja, ist der klar, natürlich. Movimento. Möchte ich auch was essen, was fressen. Um evento interessante de ser falado é o evento de forró, né? Que reúne música e dança uma vez por mês. Forró xodó. Forró xodó, que reúne música e dança uma vez por mês na cidade. E que está fazendo muito sucesso. Yeah, that's a... Und wo findet das statt? É onde? In der Ferdinandstraße 12, Cascadas Bar. Wann findet das wieder statt, der nächste Termin? Bin ich noch da? Ich also, liebe Forró. Letzte Mal, das war letzter Samstag. Dieses Jahr, nächstes Jahr. Oh, nee. Im Januar. Okay, so lange bin ich nicht mehr in Hamburg. Aber Flavio, du bist auch dabei, dich zu bewegen? Sim, nós estamos com uma exposição chamada Triângulo, que sou eu, Flávio Nascimento, a Jo Rain e o Júlio Mercado, né? Uma exposição que está acontecendo na Missão Católica Portuguesa aqui em Hamburgo, Anne Maria Dom, número 5, em Hamburgo. Né? A visita é feita de terça-feira à sexta-feira, das 3 da tarde até às 18 horas. Moment, ist das, also das ist eine Ausstellung, die heißt Triângulo. Triângulo. Triângulo. Triângulo. Und es sind drei Künstler, die ausstellen. Das bist du, das ist Jo. Jo Rain und Júlio Mercado. Júlio Mercado. Und das findet statt in... Anne Maria Dom, Anne Maria Dom, portuguesische katholische portugiesische Mission Hamburg. Die Ausstellung ist von Dienstag bis Freitag von 15 Uhr bis 18 Uhr. Ne? Anne Maria Dom Nummer 5. Und läuft literarisch im Augenblick in Hamburg? Im Moment nicht. Oh. Nicht von mir. Ja, natürlich gibt es immer Literatur in Hamburg. Ne? Aber im Moment habe ich nicht was über mit Literatur organisiert oder was geplant. Vielleicht nächstes Jahr. Ne? Ich erinnere mich gerne an unsere gemeinschaftlichen Sendungen über das Thema Literatur, brasilianische Literatur. Yeah. Das war eine der schönsten Sendungen, die ich bei Radio Mama Terra gemacht habe, mit dir gemeinsam. Wir haben uns köstlich amüsiert. Yeah. Wenn ich damals in einer etwas unliterarischen Form gelegentlich die Übersetzung gemacht habe und völlig daneben gehauen habe, viel Spaß gehabt. Und ich glaube, du bist immer noch auf der Spur von Literatur und Literatur zu veröffentlichen. Du hast Bücher veröffentlicht und ich glaube, du willst das jetzt auch mal so langsam auf in ein Audio-Radio-Projekt bringen. Ja, o projeto agora é realizar um programa de rádio que também terá como tema a literatura, né? Bin ich gespannt, wenn da der erste Sendung released wird, yeah, wie das so schön heißt. Na, dann hoffentlich werden wir alle davon mitbekommen und wir werden das dann von Rio aus bekannt geben. Okay? Gerne. Einverstanden? Sim, claro. Com muito prazer. Okay, lass uns noch ein Stück einspielen. Masino hat noch eine CD mitgebracht von einem Musiker. Kannst du was? Von Amintas. Amintas Angel. Amintas Angel é um diplomata. Ele trabalha em Brasília, é um diplomata. Ele trabalha em Brasília, mas está fazendo uma turnê, começou em Bremen, fez um show aqui em Hamburgo, depois fez um em Berlim, agora está em Bruxelas. E... Amintas. Amintas Angel. Amintas Angel. Martin auch ein Konzert in Hamburg? Já fez. Já, schon gemacht. Já Und fez. Jetzt Martin Bremen? Já fez. Também, ok. Also er ist ein, was ist er? Ein? É um diplomata. Ein Diplomat? Und macht Musik. Wow. Claro. Tipo Vinícius de Moraes. Wunderbar. E ele escreve muito bem, as músicas dele são muito bonitas. Uh-huh. Gut, hören wir mal rein. Ok. 1, 2, 3, 4. Bonjour. Prosa, como saber se tratava de uma flor tão geniosa, de uma flor tão geniosa, sob encanto e tanto véu, pareces toda mimosa, bem de perto é que se sente todo espinho da rosa, todo espinho da rosa. Peço ajuda para o Ju. Seja ao menos por decoro. Só o sereno é que me rega. Pare agora que eu imploro. Um tolo cravo fui eu de inventar um tal namoro. Inventar um tal namoro. Hoje doce visita, a não ser que por maldade seja parte da vindita. Vi aqui abrindo pétalas, juro não vi mais bonitas, juro não vi mais. Radio Mamaterra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tite 96.0 am Mikrofon, Die deutsche Stimme, Ortrun Gutke. Rádio Mama Terra, diretamente dos estúdios da Rádio Tide em Hamburgo. Depois de 3 anos, estamos aqui de volta, diretamente, falando e apresentando os nossos projetos, nossas propostas, com Ortrun, novamente em Hamburgo, Rádio Mama Terra. Aber bitte, es ist nur für eine Radiosendung. Noch komme ich nicht wieder zurück. Es gefällt mir noch sehr, sehr, sehr gut in Rio. Eu acredito. Eu também. Fala, por favor. Fala Eu acredito que você gosta mais do Rio do que de Hamburgo. Sim, mas depende, às vezes eu estou muito cansado. Eu não consigo comparar as cidades. Não. Eu morei em Paris, pode. Eu moro em Hamburgo, morei no Rio. E eu acho que cada lugar é diferente. A gente tem que viver eles com a cabeça do lugar. Ja, das ist wahr. Eu não posso comparar. Ja, não tem melhor nem pior, por isso. Masinho hat gerade gesagt, er kennt Paris, hat er dort gelebt, er hat in Hamburg gelebt und auch in Rio. Und jede Stadt hat seine eigene Qualität und man muss das nehmen, so wie es ist und den Kopf für diese Stadt haben, um mit dieser Stadt klarzukommen. Und das hast du Aber gut bist gesagt. Du glücklich in Rio de Janeiro? Ja, genauso glücklich, wie ich jetzt hier bin. Prima. Mit, ja, deswegen. Das ist sehr gut. Ich bin glücklich hier in Paris, in Rio. Ja. Es ist nur... Ja, das habe ich gelernt. Habe ich gelernt dort so eine gewisse Flexibilität. Das. Ich meine jetzt nicht in Bezug auf Rio, sondern allgemein. Der Blick verändert sich oder man hat bekommt einen anderen Spontanität. Blick. Ja, Spontanität. Also das ist sonst gelernt. Spontan zu sein. Ja. Spontan zu sein und auch gelegentlich sehr, sehr aufmerksam. Aufmerksam und schnell. Ja, quando alguém critica uma cidade ou uma outra sociedade, critica com um olho de negativo, eu vejo isso muito negativo. É porque tudo merece crítica, é claro, mas cada cidade tem os dois lados. Tem o lado positivo e o lado negativo. Eu sento em cima do positivo, é que nem um tapete, vai voando. Ja, es ist wahr. Masinho sagte gerade, dass jede Stadt hat, so wie wir das auch bei der Olympia, was Positives. Und was man davon annehmen kann und wie man was genießt, das Negative oder das Positive, hängt mit einem selber persönlich zu tun. Und ja, in diesem Sinne möchte ich mich jetzt eigentlich auch ganz herzlich von euch bedanken, euch beiden, Masinho und Flavio, dass ihr so spontan und flexibel wart, in diese Sendung zu kommen. Wir müssen. So, wer kann nicht leben, wenn wir sind nicht flexibel. Oh, das war das Abschlusswort. Ja, Flavio, vielen Dank. Obrigado, Ortrun. Foi mais um prazer, né, estar aqui com você, né, e apresentando mais uma vez a Rádio Mama Terra. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de mandar um abraço pro Romão e agradecer também via Ortrun e Ortrun também do convite para o pro programa de hoje e relembrar o tempo do estúdio do Mama Terra aqui em Hamburgo, né? Saudosismo, não foi embora, continua. Isso é muito bom. Obrigado aí, Romão. Abração. Ja, und dann sagen wir alle mal zur gleichen Zeit. Tschüss. Tschüss. Tchau, tchau. Tchau. Morena, já pro Stradivarius. Morena, claro e eixo. Menina, filha da Bahia. Morena da Aracaju, Morena do Ourum de Palmares, Menina canto da manhã, Morena do Mar de Recife, Menina de mãe nanã, Morena da tão pequenina, Menina de bairro, morena do show de Natal, menina de Olorum, morena do Oxóssi é guerreira, menina, canto Ceará. E açaí, morena, um axé de São Lula. Menina de Iemanjá. Morena, morena, menina. Morena.